Ja, nach Forerunner, einem Stück von dem Ornette Coleman Quartett, beginnen wir jetzt mit der aktuellen Sendung zu den Plänen von IKEA in der Großen Bergstraße, eine Filiale zu errichten. Die Sendung wird 3 Stunden lang gehen, von jetzt 2 bis 17 Uhr. Und wir werden sprechen über die genauen Pläne, wie das Möbelhaus an der Großen Bergstraße aussehen soll, über die Geschichte des Frappant-Gebäudes, das dann abgerissen werden müsste, wenn IKEA sich dort ansiedeln kann, über die Haltung der Politik zu den Plänen und die Aktionen, die schon im Gange sind und auch weitergehen werden gegen diese Ansiedlung von IKEA. Wir werden sprechen über Auseinandersetzungen in den umliegenden Stadtteilen, die sich gegen eine Nichtbeteiligung der Bevölkerung und auch nicht mit Einbeziehung von Interessen der Bevölkerung wehren, die Pläne, verschiedenen Pläne umzusetzen zur Umgestaltung der Stadtteile, zur sogenannten Modernisierung, die dann meistens eine Umwandlung der Bevölkerungsstruktur zur Folge hat. Wir werden sprechen über den Zusammenhang mit Kreativagentur, einem Stichwort, das der Hamburger Senat Anfang Juli mit ins Gespräch gebracht hat. Wir werden sprechen über die jetzige Situation im Frappant-Gebäude, wo 140 Künstlerinnen aktiv sind, und die verschiedenen Themen ein bisschen auffächern auf die nächsten 3 Stunden. Ich werde heute die Moderation übernehmen. Mein Name ist Heiner Metzger, und jetzt möchte ich die Studiogäste bitten, sich kurz vorzustellen, auch damit nach dem Gespräch klar ist, wer sagt etwas. Und ja, vielleicht fangen wir gleich links an mit Florian. Ja, ich bin Florian. Keine Ahnung, ich wohne im Viertel hatte das halt mitbekommen, dass dieses IKEA-Gebäude geplant ist. Habe in den letzten Wochen, Monaten eigentlich die ganze Zeit immer mal wieder mit ein paar Leuten geschnackt, dass man da eigentlich was gegen tun muss, weil wenn IKEA kommt, dann wird das Ding sein, was maßgeblich zur Aufwertung in Anführungsstrichen des Viertels und damit zur Vertreibung von alteingesessenen Leuten beiträgt. Und ja, deshalb, das ist so meine große Motivation, da jetzt was gegen zu machen. Ich heiße Ulrich Mattes und bin unter anderem Mitglied im Dachverband für Aktuelle Kunst. Das sind die freien Kunstorte und Initiativen in Hamburg. Und dazu gehört natürlich unter anderem auch die Blinzelbar, die schon seit 3 Jahren in Altona in der Großen Bergstraße beheimatet ist, von Heiner Metzger und Judith Hamann. Und auch viele andere Räume, die mit ähnlichen Problemen kämpfen, immer wieder aus ihren angestammten Bezirken vertrieben zu werden, sich neue Ateliers suchen zu müssen, immer wieder auf Zwischennutzung abgestellt zu werden. Okay, ich bin Juli Thamann von der Blinzelbar. Ich möchte berichtigen, wir sind seit 2005 in der Großen Bergstraße im Forumgebäude, hatten eine Kündigung und sind nun im Frappant. Nutzen die Räumlichkeiten als Zwischennutzer, und zu der Zwischennutzung würde ich gerne nachher noch ein bisschen mehr sagen. Ich möchte nur einen Satz von Hinnerk Fock, der mal ehemalige Bezirksamtsleiter, sagen. Große Bergstraße ist aber nach wie vor ein unentdeckter Schatz. Und das in dem Sinne möchte ich doch auch realisieren mit den Themen, die wir da vor Ort herstellen und die schon zustande gekommen sind mit 150 Künstlern im Haus. Aber vielleicht dazu Näheres dann später. Also jetzt erstmal weiter an. Hallo, ich bin Claire Kaspar. Ich mache zusammen mit Judith Hamann und Jana Schade, die heute nicht hier ist, den Vorstand vom neu gegründeten Verein Frappant. Wir sind diejenigen, die das Frappant-Gebäude als Zwischennutzung angemietet haben und die Flächen als Ateliers für Künstler weitervermieten. Ich habe vorher in der Passage gearbeitet. Ich bin auch Anwohnerin im Stadtteil und gehöre somit zu einer großen Gruppe von Menschen, die die ersten Betroffenen sind, wenn der IKEA dann kommen sollte. Ja, mein Name ist Michael Sauer, ich bin auch Anwohner, ich wohne in der Altonaer Poststraße, das ist direkt auf der Rückseite dieses Frappant-Komplexes. Ich bin schon längere Zeit vor Ort aktiv, habe Anfang dieses Jahrtausends mit einigen Freunden und Nachbarn zusammen Bürgerbegehren gemacht in der Großen Bergstraße. Und über diese ganzen Aktivitäten und Beschäftigung mit der Situation vor Ort bin ich zwischenzeitlich seit letztem Jahr Abgeordneter der Linken in der Bezirksversammlung Altona und versuche auch die Entwicklung vor Ort ja nicht nur zu beobachten, sondern auch als Anwohner und auch als Bezirkspolitiker ja zu versuchen einzugreifen in die Entwicklung und das Schlimmste zu verhindern. Und das, was gerade aktuell diskutiert wird mit der Ansiedlung von IKEA, finde ich eine ganz schlimme Entwicklung, wo versucht werden muss, das zu verhindern. Ja. Ja, erstmal vielen Dank. Ich denke, wir machen jetzt kurze Musik und dann steigen wir ein in die genauen Pläne, die auch aktuell nochmal uns zugegangen sind für die IKEA-Ansiedlung. Jetzt aber erstmal kurz Musik. Ja, Musik von Uri Geller, Nest Egg, und wir gehen jetzt ein bisschen ins Detail und versuchen erstmal die geografische Lage des Themas, um das die heutige Sendung handelt, zu klären. Zur Geografie. Wir sprechen, wenn wir von der Ansiedlung von IKEA in Altona sprechen, sprechen wir von dem ehemals als Zentrum von Altona bekannten Stadtteil. Er ist eigentlich immer noch das Zentrum von Altona, die Große Bergstraße. Und konkret, die Große Bergstraße ist ungefähr 200 Meter östlich von dem Altonaer Bahnhof, ist eine Fußgängerzone. Und da steht das Frappant-Gebäude, ein Gebäude, was in den 70er Jahren gebaut wurde, konzipiert von verschiedenen Architekten, von einem Architekt, dessen Name ich jetzt leider nicht weiß. Und daneben steht das Forum-Gebäude. Das sind zwei Komplexe, die oft zusammen verstanden werden, aber von ihrer Besitzstruktur und auch von ihrer Geschichte doch unterschiedlich sind, obwohl es einige Ähnlichkeiten gibt. Und das Trabant-Gebäude ist eben das Objekt der Begierde für IKEA. IKEA will sein weltweit erstes Pilotprojekt, sprich eine Innenstadtfiliale dort einrichten. Es gab im Vorfeld einige Berichte in den Zeitungen, das ist glaube ich so ab Ende des letzten Jahres kamen so Vorberichte, was IKEA da alles machen möchte. Und da haben sich in Absicht oder unbeabsichtigt, weiß ich nicht, einige Illusionen oder falsche Darstellungen eingeschlichen, die komischerweise auch sehr verbreitet sind. Zum Beispiel, dass IKEA nur Kleinmöbel oder Kleinsortiment dort verkaufen möchte. Das ist nicht der Fall. IKEA möchte sein Vollsortiment dort verkaufen und es gibt noch aktuelle, ganz aktuelle Pläne oder Fakten über das Pilotprojekt, die wir jetzt bis in der Runde genauer darstellen wollen. Ich fange vielleicht einfach mal mit den räumlichen Fakten an. Das beantragte IKEA-Pilotprojekt soll 144 Meter lang, 88 Meter tief, also kann man auch sagen breit, und 35,2 bzw. 38,3 Meter hoch werden. Die zum Vergleich die gegenüberliegenden Gebäude in der Großen Bergstraße sind 17, ein bisschen mehr als 17 Meter oder 14 Meter. Der Bau soll sich einige Meter weiter nach Norden erstrecken als das jetzige Frappant und sich im Wesentlichen auf allen Seiten bis zur Grundstücksgrenze ausdehnen. Vielleicht kann Michael Sauer da noch ein bisschen was dazu sagen. Oder Judith? Oder ja, also dazu würde ich gern was sagen. Also ich glaube, dieses Gebäude wird sich, wenn jemand die Große Bergstraße kennt, sich vom Toilettenhäuschen des Goetheplatzes bis hinten zum Forumgebäude auf der Linie erstrecken, sodass ein großer Teil der Straße weniger breit sein wird. Also es wird sehr in den Raum hinein der Straße gebaut. Also wir haben ja jetzt schon nur die Situation, dass der Bus da durchfährt und wie gesagt die anliegenden Lieferungen für die verschiedenen Läden. Das heißt, auf der einen Seite wird die Straße dadurch sehr viel schmaler werden und dann sich in die, in die kleine Schillerstraße reinbegeben, dann in den Lawertzweg und im Lawertzweg, wo dann diese Anlieferungen sein werden von 150 LKWs jede Nacht und ungefähr 6500 PKWs, die dann diese zwei Stockwerke der Parkdecks besuchen werden, wo dann nur 900 Autos untergebracht werden können. Also es heißt, wo bleiben eigentlich all diese anderen vielen PKWs ab, die da jeden Tag irgendwie parken wollen und einkaufen wollen, außer den vielen Leuten, die dann noch vom Bahnhof kommen oder vom Bus kommen. Und dann ohne Ende noch zu bedenken, dieser Normalverkehr von Leuten, die von Ottensen Richtung Innenstadt fahren, also mit Fahrrad und Kindern und Schule besuchen und Festland, unser Schwimmbad ist ja auch nicht weit entfernt. Also ich frage mich, wie das eigentlich realisiert werden kann. Ja, das wäre, glaube ich, noch ein wichtiges Thema. Ich will es noch ein bisschen verschieben, auf das Detail der Verkehrsanbindung einzugehen. Nur mal zu den Fakten, auch dass man sich das räumlich ein bisschen vorstellen kann. Wir können dann leider keine Bilder übers Radio verschicken. Also 35, 36 Meter hoch, das jetzige Meer in die Straße rein. Denn dieser Eindruck, das Meer in die Straße rein, wird noch verstärkt durch einen Anbau, der für das geplante Restaurant getätigt wird, der soll 4 Meter auf dem Goetheplatz herausragen und auch in dem pikanten IKEA-Gelb abgesetzt werden. Das also nochmal dazu. Und das im Vergleich zu dem jetzigen Gebäude, das Frappant-Gebäude, hat ja zwei Parkdecks, die in den unten praktisch wie so eine Startbahn da liegen und darüber ist eigentlich das Aufgebaute, was die Höhe von 32 Metern dann letztendlich von dem ganzen Gebäude ausmacht. Gebäude ist eigentlich zurückgebaut, das ist dann nicht, da geht es dann eine senkrechte Wand hoch Und das an der Großen Bergstraße und auf der Rückseite, an allen vier Seiten, geht's 35 Meter hoch. Und ja, das sind also die Planungen. Die Planungen haben, glaube ich, bekannt geworden, sind sie Anfang des Jahres. Und ich denke, wir gehen jetzt am besten ein bisschen auf die Verkehrssituation ein und denke, dass Michael Sauer da am besten Bescheid weiß. Ja, vielleicht um Heiner noch ein bisschen zu ergänzen, mit der Großen Bergstraße und diesem Gebäude, was dort jetzt gebaut werden soll, muss man vielleicht noch mal dazu sagen, dass die Große Bergstraße schon eine sehr alte Straße ist und sie auch immer als Einkaufsstraße eigentlich funktioniert hat, sowohl in Altona als auch für ärmere Menschen, die aus St. Pauli oder aus anderen Stadtteilen von Hamburg gekommen sind und dort eingekauft haben. Und es ist einfach so von der Verkehrssituation her, um da dann den Brückenschlag zu machen, dass seit den 70er Jahren dort kein Verkehr mehr stattfindet und die Planung, nachdem Altona Altstadt im Zweiten Weltkrieg sehr stark, also zu 70% ist der Stadtteil damals zerstört worden, hat man halt die Verkehrsplanung so angelegt, dass eigentlich nur ein sinnvoller Verkehr von West nach Ost beziehungsweise von Ost nach West ist, also in die Stadt rein, in die Hamburger Innenstadt rein oder aus der Innenstadt raus in den Hamburger Westen in die Wohngebiete, die dort ja auch in unmittelbarer Nähe der Altona Altstadt dann auch angesiedelt sind, im Bahnfeld, in Ostdorf und in Lurup. Und das ist das erste Problem, wenn man von Verkehrsführung spricht und der Ansiedlung von IKEA, dass es nämlich keine Möglichkeiten gibt, sowohl aus dem Süden als auch aus dem Norden sinnvoll an diesen Ort zu kommen, sondern er ist eigentlich konzipiert als Durchfahrtgelegenheit bei den größeren Straßen, die um das Gebiet, über das wir da sprechen, herum liegen. Das ist also das erste Problem. Das zweite Problem ist einfach, dass es in dem Stadtteil selber kaum Parkplätze gibt. Ich selber wohne da seit 86, habe 1991 mein PKW deswegen abgeschafft, weil es unmöglich ist, dort irgendwie sinnvoll zu parken. Und das Problem wird auch weiterhin bestehen bei der IKEA-Ansiedlung. Es wird also kaum Möglichkeiten geben, woanders zu parken, wenn man tatsächlich bei IKEA einkaufen möchte. Und im Stadtteil, um das dann abzuschließen in der ersten Runde, ist es so, dass weniger PKWs in Altona Altstadt insgesamt angemeldet sind, als jetzt von IKEA konzipiert wird, wie viele Autos dort täglich verkehren sollen. Also in Altona Altstadt selber sind nicht mal 6.000 PKWs angemeldet. Und wenn IKEA von 6.000 PKWs am Tag ausgeht, ist das also mehr als jetzt dort überhaupt an PKWs vorhanden ist. Naja, und dann gibt es ja noch die Probleme im Max-Brauer-Allee, die eigentlich gar nicht befahrbar ist, also mit so schweren Kalibern wie LKWs und so weiter, also weil die gar nicht die Traglast irgendwie bewältigen könnten. Und es gibt doch auch die Pläne dann von Herrn Chesney, also CDU, eine Autobahnanbindung, also über den Bahnhof und Veränderungen des Bahnhofs ist ja alles schon auch angedacht. Gibt es da eigentlich nähere Pläne oder irgendwie konkrete Äußerungen dann? Ja, ich würde das mal so etwas salopp als Fantasiegebilde bezeichnen. Also ich bin kein originärer Verkehrspolitiker, aber was mich an diesen Plänen mit einer Autobahnanbindung über das ehemalige Güterbahnhofsgelände der Bundesbahn auf der anderen Seite der Max-Brauer-Allee vom Bahnhof aus dann oder über das Güterbahnhofsgelände bis zum Bahnhof vorzudringen an die Max-Brauer-Allee heran, da gibt es eine ganze Menge Problemlagen, die das eigentlich als Fantasiegebilde müsste man das eigentlich erstmal bezeichnen, weil es gibt überhaupt keine Möglichkeit, direkt dann von so einer breiten Straße aus in die Große Bergstraße zu kommen. Das geht überhaupt gar nicht. Aktuell ist es auch so, dass die Trasse, um die es da geht, die sogenannte Präsident-Kran-Straße, die ist im Moment einspurig und die wird auch mindestens bis 2015 noch einspurig bleiben müssen, weil über diese Straße die Autos fahren, die mit der Bahn dann im Autoreisezug in den Süden fahren von Altona aus. Und das wird mindestens noch bis 2015 so weitergehen. Und selbst wenn das mal verlagert werden sollte zum Diebsteig, müsste dann, um die Straße dann tatsächlich drei- oder vierspurig machen zu können, wo die dann wahrscheinlich auch noch im Niemandsland endet sogar, müsste dann auf jeden Fall auch das dort dem Bahnhof vorgelagerte Hotel abgerissen werden. Und das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Und um das abzuschließen, ein weiteres Problem ist dann noch, dass es dort einen Tunnel gibt vom Bahnhof aus an die Elbe runter, den sogenannten Schellfischtunnel. Und der ist einsturzgefährdet auf der Höhe der Max-Brauer-Allee. Und wenn man da rangeht, also da dann tatsächlich noch mehr Verkehr rüberführen würde, dann besteht wirklich akut die Gefahr, dass dieser Tunnel einstürzt. Also auch das, denke ich, ist eigentlich ein weiterer Beleg dafür, dass das eine etwas unrealistische Idee ist, da tatsächlich noch größere Zufahrtswege oder Zufahrten zur großen Bergstraße zu schaffen. Kann ich mir persönlich nicht vorstellen, aber wie gesagt, ich bin ja kein Verkehrsexperte. Wir kommen ja noch über das zu dem Gutachten. Auf der anderen Seite hat ja IKEA von sich aus gesagt, dass die große Bergstraße Fußgängerzone bleiben sollte. Es ist nur die Frage, wie das funktionieren kann. Also wir haben Nobistor, wir haben Vattenfall, die da ja auch diesen Grünentzug vorhat. Wie sollen diese vielen Autos irgendwie bewältigt werden? Wenn man jetzt nur diese kleinen Lovers wegbedenkt, könnte man auf die Idee kommen, dass man die große Bergstraße dreispurig machen muss. Das heißt, diese ganzen Vorstellungen und Planungen, die man vom Nobistor, Luise-Schröder-Straße und so weiter hat, dass das irgendwie doch auch anders gedacht werden müsste. Also es ist mir nicht ganz klar, wie da die Planungen mit unserem Bezirk also zusammengehen können. Ja, also vielleicht kann man noch ergänzen, nächste Woche tagt dieser Sonderausschuss für IKEA wieder, und bei den verkehrlichen Fragen geht es halt darum, nach meinem Kenntnisstand, dass davon ausgegangen wird, dass der gesamte Autoverkehr, sowohl die privaten PKWs, die da also zum Einkaufen kommen, als auch die Anlieferung abgewickelt werden soll, ausschließlich über die Altonaer Poststraße, die aktuell eine Sackgasse ist und auch bleiben wird. Und da müssten dann auf jeden Fall die Parkplätze aufgehoben werden. Und ich persönlich kann mir das als Anwohner auch kaum vorstellen, dass das tatsächlich möglich ist, ein Aufkommen von 6.000 PKWs in dieser doch recht schmalen Straße tatsächlich alltäglich abzuwickeln. Welche Probleme es da geben kann, kann man ja zum Teil auch schon in Schnelsen beobachten. Da gibt es also in Spitzenzeiten dann ja auch das Problem, dass Leute, um vom Parkplatz runterzukommen von IKEA, bis zu einer Dreiviertelstunde brauchen, um tatsächlich auf die Autobahn zu kommen. Und ich könnte mir also denken, dass das wahrscheinlich in der Altonaer Poststraße insofern noch ein bisschen schlimmer wird, als die Leute gar nicht vom Parkplatz überhaupt runterkommen werden. Ne? Und das vielleicht für lange Zeit, ne? Für eine Stunde oder so. Gut. Okay, ich denke, dass ein bisschen klar geworden ist, wie die Verkehrssituation dann sein könnte, wenn IKEA dort einzieht. Die Zahlen sprechen für sich. Nach den neuesten Informationen gehen die zum Teil sogar von 8.300 Kfz-Fahrten täglich aus. Am Samstag zum Beispiel, wenn gut verkauft werden soll. Und bevor wir jetzt vielleicht ein bisschen in die Situation gehen, dass der Künstlerin, die im jetzigen Frappant sind, noch der Hinweis auf auch bildliche Informationen, die zu sehen sind unter der Webadresse www.kein-ikea-in-altona.de. Da findet man auch eine Luftbildaufnahme von dem Bereich, über den wir gerade sprechen. Und jetzt kurz Musik aus der CD Movies in Your Head. hatte jetzt gerade schon angekündigt, die Webseite, und da sind auch die Pläne von IKEA nochmal detaillierter nachzulesen. Was Fakt wäre, würde IKEA dort sich aufblasen mit seinem Klotz, wäre, dass das jetzige Gebäude abgerissen werden muss. Das war auch nie im Gespräch, dass IKEA da sich irgendwie in das Gebäude rein verziehen könnte. Nein, das war nie im Gespräch. Und aktuell ist die Situation eben so, seit einem nicht ganz einem halben Jahr, ich glaube 4 Monate sind es, dass das Frappantgebäude nicht leer steht. Das Frappantgebäude ist bewohnt, wird bearbeitet, und in ihm wird gearbeitet von 150 Künstlerinnen, die dort einiges veranstalten. Und da gebe ich mal vielleicht das Wort an Claire Kaspar, die mit dem Vorstand von dem Frappant e.V. ist. Ja, vielleicht mal zur Beschreibung, was momentan im Gebäude passiert. Wir haben also die alten Schaufensterflächen im Erdgeschoss angemietet, die da zwischen dem Humana und dem Hafenklangexil liegen. Da gibt es jetzt eine Werkstatt für experimentelles Modedesign, eine Werkstatt für Skulptureure und die Blinzelbar von Judith Hahner und Heiner Metzger. Dann haben wir im oberen Bereich, der fast 20 Jahre lang leer stand, wo das Arbeitsamt einmal drin war, den 4., 5. und 6. Stock auch vollgepackt mit Ateliers. Da arbeiten Künstler und Freischaffende aus verschiedenen Bereichen, aus Architektur, Illustration, freie Kunst, Fotografie, Modedesign, alles, was man sich so vorstellen kann. Dann haben wir im 7. Stock auch im Ost- und Westflügel noch weitere Ateliers und Studios und im Mittelflügel eine Galerie aufgebaut. Da eröffnen wir heute Abend unsere 2. Ausstellung und haben schon ein sehr schönes Programm, das schon bis inklusive Oktober geplant ist, mit experimentellen Filmfestivals, sowohl auf dem Parkdeck, das sehr geräumig ist und schön zu nutzen ist, mit verschiedenen Ausstellungen, dann Theatervorführungen, eine Modenschau, sodass wir unsere Vision von einem Kunst- und Kulturzentrum in Altona eigentlich gerade bereits leben und da verschiedene Projekte sich entwickeln und entstehen lassen, die zwischen den Disziplinen so passieren, weil man sich ja doch tagtäglich auf dem Flur gegenüber über den Weg läuft und so weiter. Das mal zu dem, was da passiert. Ja, entstanden ist ja der Einzug ins Frappantgebäude durch die Situation, dass das benachbarte Forumgebäude umgebaut wird. Das wird jetzt tatsächlich umgebaut, man hat es nicht geglaubt. Es hat 5 Jahre gedauert. Die Ansiedlung von Künstlern war, glaube ich, von denjenigen, die das war als Zwischennutzung gedacht, wobei die Künstler das überhaupt nicht so gesehen haben. Sie wollten eigentlich auch im Forumgebäude weitermachen. Das hat sich dann allerdings als unmöglich erwiesen. Und da kam dann die Kündigung für Ende März. Ende März war Schluss. Man musste raus aus dem Forumgebäude und jetzt wird er umgebaut. Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell, dass erstmal die 40, 50 Künstlerinnen aus dem Forumgebäude umgezogen sind in das Frappantgebäude, sich dort eingerichtet haben. Dann kamen die Künstler aus dem SCAM dazu, die auch aus ihren Räumen raus müssten. Ist einigen bekannt, die ehemalige Bowlingbahn am Anfang der Reeperbahn beim Millerntor. Und das waren dann auch nochmal 40, und es gibt eine lange Warteliste, also es könnten, glaube ich, nochmal so viele einziehen, wenn das Gebäude und die Logistik das irgendwie zulassen würde. Jetzt sind es 140, 150, und wie Claire schon sagte, sehr aktiv auf verschiedenen Ebenen. Es sind auch für den September noch Videofestivals, Theateraufführungen und verschiedene Sachen geplant. Man kann sich da informieren auf der Webseite www.frappant.org. Und ich denke, wir haben jetzt schon ein bisschen was über das Frappant gesagt. Vielleicht können wir noch drauf eingehen, wie das Frappant als Komplex eigentlich so entstanden ist. Da freut sich schon Michael Sauer, dass sich da sehr gut damit beschäftigt hat, zu diesem Thema was zu sagen. Ja, also ich persönlich, weil ich mich schon länger mit Forum und Frappant beschäftige, ich beschäftige mich auch noch mit einem dritten Komplex, über den bei dieser Diskussion oder bei der Diskussion über die Situation in der Großen Bergstraße eigentlich wenig Worte verloren werden. Und zwar ist das dieses Hochhaus, was auf dem jetzigen Gruno-Tesch-Platz steht, am Anfang der Großen Bergstraße. Das gehört der Firma Grewe, und Herr Grewe hat damit seine erste Million in Hamburg verdient, und das hat irgendwie Denkmalscharakter scheinbar für die Politik, sowohl in Altona als auch in Hamburg. Zu den beiden anderen Komplexen muss man einfach sagen, die sind Anfang der 70er Jahre gebaut worden, und zwar von den beiden historisch, finde ich auch wieder wichtig, von den ersten beiden geschlossenen Immobilienfonds in der Bundesrepublik Deutschland. Und die haben 17 beziehungsweise 18 Jahre sind die gelaufen. Die damaligen Investoren, also die Leute, die sich an so einem Fonds beteiligt haben, haben pro Jahr 7% Zinsen bekommen und am Ende der Laufzeit nochmal 180% ihres eingezahlten Kapitals zurückgekriegt zusätzlich. Und seitdem liegen die Flächen eigentlich mehr oder weniger brach. Alle Konzepte, die seitdem entwickelt worden sind, sind mehr oder weniger gescheitert, kann man sagen. Es hat nie richtig funktioniert. Alle halbe bis zwei Jahre hat der Eigentümer gewechselt, bis Mitte der 90er Jahre. So dass es dann eine Situation da war, dass bei diesem Rennen dann überblieb, dass die Hypo Vereinsbank beide Immobilien in ihrem Besitz hatte und die auch nicht mehr sinnvoll verwerten konnte und dabei war, das abzuschreiben und ständig auf der Suche nach neuen Investoren war. Ein Problem, was man am Rande noch erwähnen sollte, was aber ziemlich wichtig ist für die Bewohner vor Ort, ist die Tatsache, dass es im Forumskomplex 240 Wohnungen gibt, die seitdem sie entstanden sind, Anfang der 70er Jahre, noch nicht einmal renoviert worden sind. Und alle anderen Konzepte mit Einkauf und so und der größerflächigen Einkaufszone, die haben eigentlich nie funktioniert. Und dann neue Konzepte entwickelt worden sind in den 90er Jahren, seitdem 1996, glaube ich, Karstadt das erste Mal sich dazu geäußert hat und gesagt hat, sie wollen eigentlich den Standort in der Großen Bergstraße aufgeben. Seitdem sucht man händeringend nach Investoren, die da irgendwie wieder eine Einkaufsmeile schaffen. Und das ist aber bis jetzt eigentlich, hat das nie geklappt. Und IKEA, finde ich persönlich, ist also... sollte der Endpunkt so einer Entwicklung sein, der macht auch deutlich, finde ich, dass diese Konzepte einfach alle gar nicht funktionieren können, weil Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung, auch großflächige Einkaufsmöglichkeiten, gibt es ja schon seit über 10 Jahren oder seit Anfang der 90er Jahre im Mercado und auch in anderen Gebieten in Altona, sodass die Frage wirklich auch im Raum steht, muss es unbedingt so sein, dass in der Großen Bergstraße tatsächlich wieder die beiden Komplexe vorrangig für Einkauf gedacht sind. Das waren sie ja eigentlich nie. Zu Anfang waren sie mehr als Dienstleistungszentren gedacht. Da war, wie Claire ja eben auch schon sagte, das Arbeitsamt als letzter Nutzer drinne. Und im Forum waren immer Versicherungsgesellschaften drinne, bis Ende 2004 noch die Saga mit ihrer Hauptverwaltung. Und für Einzelhandel war das eigentlich nie komplett konzipiert. Okay, ich mache dann gleich mal mit Musik weiter, einen kleinen Moment, und dann sprechen wir weiter über die Situation des Frappant und wie die Pläne für die Zukunft von innen praktisch, von den tatsächlich Beteiligten aussehen. Thank you. Okay, das war, tja, wie heißt er denn nun? Daniel Johnson. You put my love out of the door. So scheint es einigen auch zu gehen, die im Frappant-Gebäude sitzen. Und wir sollten vielleicht noch mal drauf eingehen, wie sich die Lage, die konkrete Situation und Lage darstellt für die Künstlerinnen, die im Frappant-Gebäude sind und was es für Pläne gibt. Es ist ja oft so, auch in Gesprächen taucht dann die Meinung auf, ja, die Künstler, die sollen doch froh sein, dass sie das zwischennutzen dürfen und so weiter und so fort. Die Situation konkret ist eine ganz andere und da können wir ja vielleicht ins Gespräch kommen mit Claire und Judith. Ja, also ich möchte dazu gerne sagen, dass wir da von einem ganz klassischen Problem bedroht sind, zu dem es leider keine vernünftigen Alternativen gibt. Es nennt sich auch Gentrifikation. Es geht also darum, dass in Stadtteilen, die vielleicht sozial schwach erscheinen oder finanziell den Anschluss nicht gefunden haben und Gebäudeleerstand aufweisen, dass dann in diese Räume zur Zwischennutzung Künstler reingelassen werden, die den Stadtteil wieder etwas beleben und auch Leute aus anderen Stadtteilen da hineinziehen, sodass man dann irgendwann wieder vielversprechendere Läden, also wirtschaftlich gesehen, dort einquartieren kann und die Künstler wieder vertreibt, damit sie sich wieder in andere Räume einquartieren können. Und es ist leider so, dass man als freischaffender Künstler auf diese Zwischennutzungen angewiesen ist, weil man sich eine reguläre Studio- oder Ateliermiete in Hamburg schlichtweg nicht leisten kann. Also da wäre so, das Günstigste ginge bei 7 € den Quadratmeter los und das kann kaum jemand finanzieren. Insofern muss man sich auf diese Zwischennutzungen einlassen und ist dann relativ rechtlos von den Mietverträgen her. Man hat also keine Chance, irgendwelche kleineren Reparaturen am Gebäude zu beanstanden. Das muss man alles selbst machen, selbst finanzieren. Es gibt auch eigentlich keinen großartigen Versicherungsschutz. Das Einzige, wofür der Eigentümer dann verpflichtet ist, ist das Risiko Feuer. Alles andere muss man selbst übernehmen. Und jetzt akut im Frappant ist die Lage auch tatsächlich sehr schwierig. Also wir haben immens Kraft, Zeit und Geld investiert, um da überhaupt arbeiten zu können vor Ort. Ich meine, das Gebäude ist zwar sehr schön und sehr inspirativ und wir freuen uns auch, drin sein zu können. Trotzdem haben wir zum Beispiel im Erdgeschoss kein fließendes Wasser, wir haben keine Toiletten, wir haben keine Heizung. In den oberen Etagen haben wir das insoweit schon herstellen können. Das funktioniert also. Aber trotzdem ist es eben sehr schwierig. Und es gibt sehr viele Künstler, die abwandern nach Berlin oder in andere Städte. Und das ist doch eine sehr traurige Entwicklung. Ich würde gerne noch mal was dazu sagen, zu dieser ständigen Vertreibung von einer Zwischennutzung zur anderen. Es gibt eine Untersuchung von der Industrie- und Handelskammer. Da steht sinngemäß drin, dass ein normaler Handwerksbetrieb, der sich irgendwo ansiedelt, 7 Jahre braucht, bis er so weit Fuß gefasst hat, dass er von einem geregelten Einkommen ausgehen kann. Das heißt, 7 Jahre lang an einem Ort zu sein, um innerhalb der Struktur, innerhalb der Umgebung, in der man sich befindet, dann auch arbeiten zu können. Den Künstlern wird immer zugemutet, das so alle dreiviertel Jahre zu machen. Die Zwischennutzungen sind dann meistens auch über den Sommer begrenzt, da trotz Mietzahlungen, das nicht für nötig erachtet wird, jeweils die Heizungsanlagen wieder auf Vordermann zu bringen. Das war's. Naja, und dann kann man dieses Thema Zwischennutzung natürlich auch noch so weit fassen. Also wir hatten hier mehrere Gespräche von Abgeordneten der Grünen, die meinten, gut, eine Zwischennutzung und dann kommt etwas anderes. Jeder weiß schon, was ihm bevorsteht. Ich kann dazu nur sagen, wir sind jetzt seit 5 Jahren da und durch diese Art, die Räume zu nutzen, sind uns natürlich auch die Themen im Sanierungsgebiet Große Bergstraße Altona Altstadt klar geworden. Wir haben Gespräche, wir haben Auseinandersetzungen geführt mit den Anwohnern, mit den Geschäftsleuten und wahrgenommen, welche Themen die eigentlich bewegen und was soll sich da eigentlich verändern und warum werden viele kleine Läden da eigentlich weggerissen und verändert sich eigentlich die Straße in die Richtung. Und das haben wir dann aufgegriffen als die Themen, die uns in der Kunst auch bewegen. Also eine Auseinandersetzung zu führen, Kommunikation mit den Leuten von der Straße, mit den anderen. Und daraus ist das entstanden, wie zum Beispiel Schonzeit, was jetzt im letzten Jahr war. Und jetzt sind wir im Frappant und es geht eigentlich weiter. Wir eigentlich immer noch diese Themen als vorrangig betrachten, uns damit auseinanderzusetzen, wie nämlich wir mitgestalten können, dass unsere Umgebung in dem Sinne lebendig bleibt. Ja, man kann eigentlich immer nur einen kleinen Input geben für die Zeit, die man da ist. Die ständigen Umzüge bedeuten auch einen ziemlichen Verschleiß an Energie von den Leuten, die dann immer ihre Sachen zusammenpacken müssen und sich aufmachen in neue Gebäude. Man kann an diesem Punkt auch noch anbringen, dass es tatsächlich einen sehr hohen Leerstand an Gebäuden gibt in Hamburg, und zwar schon seit Jahren. Also nicht nur das Gängeviertel, sondern auch diverse einzelne Gebäude stehen leer und werden nicht genutzt. In vielen Fällen sieht es so aus, dass die Eigentümer das dann ganz gerne von der Steuer absetzen als nicht vermietbare Gewerbeflächen zu ihren Konditionen. Dabei kommen sie sehr viel günstiger weg, als wenn sie das zu geringeren Preisen vermieten würden. Dazu könnte man ja auch entsprechende Gesetzesvorlagen mal entwerfen, dass das nicht unbedingt so weitergehen muss, aber leider ist das so. Ja, wir wollen ein Kulturzentrum, ein soziales Zentrum in Altona und keinen neuen Tempel für Konsum, also was jetzt uns bevorsteht. In einem Ausmaß, wie, also da kann einem nur das Entsetzen ereilen, nach den Plänen, die uns da vorgelegen sind. Und es gibt einen Sonderausschuss IKEA, an dem wir uns beteiligen und sehen, was die eigentlich vorhaben. Und wir fragen uns, wie können Politiker in diesem Bezirk sich überhaupt dafür entscheiden? Es ist bitte sehr. Okay, das Thema der nächsten Runde, jetzt nochmal Musik von Uri Geller, Le Ré de Lucine. Das Thema Nutzung oder weitere Nutzung des Frappant-Gebäudes war im Gespräch vor der Musik. Und da können wir auch gleich dran weitermachen, denke ich. Klar ist, IKEA wird, wenn es sich dort ansiedeln wird, alles bestimmen durch seine optische Präsenz, durch seine Dominanz, wie das Gebäude aussieht, durch seine Konsumangebote und durch sein pseudosympathisches Image, das sich ja in alle Lebensbereiche reinstreckt. Also es ist ja nicht nur so, dass es da was zum Schlafen, Sitzen, Stehen, Schreiben gibt, sondern es gibt auch was zum Essen, Trinken, und in jeder Richtung wird dort Konsum angeboten. 700 Sitzplätze als Restaurant ist ja nun auch nicht klar, gerade klein. Wir haben aber im Frappant uns schon länger Gedanken gemacht, was könnte eigentlich mit dem Frappant-Gebäude passieren, wenn es bleibt. Das ist zum Teil ein schwieriges Gespräch bei Passanten. Es gibt immer wieder den sympathischen Passanten, der vorbeiläuft und woher auch immer er diese Meinung geholt hat, kann ich jetzt nicht sagen, entschiedener Meinung, dann sagt, ach, guck doch mal, dieses hässliche Gebäude. Wie ist es entstanden, dass dieses Gebäude so als so hässlich dargestellt oder verstanden wird? Dargestellt wurde es eben in verschiedenen Zeitungen, und das mit einer Nachhaltigkeit, die wirklich jeden Ökologen staunen lässt. Ja, gleich dazu, also Im Ersten finde ich es immer sehr fragwürdig zu sagen, das Gebäude ist so hässlich, na dann setzen wir doch einen IKEA-Klotz dahin, der ist ja so viel hübscher. Das leuchtet mir als Argument überhaupt nicht ein. Dann ist es so, dass das Gebäude eigentlich auch nur ein bisschen runtergekommen ist von außen, dass es allerdings sehr einfach wäre und auch gar nicht finanziell so aufwendig, das von außen etwas zu verhübschern. Es gibt dazu auch schon ein paar Entwürfe von Architekturstudenten, die das in einem Semesterkurs bearbeitet haben. Diese Entwürfe hängen auch unten bei uns im Schaufenster in der Blinzelbar, da kann man mal drauf gucken. Da gibt es die Idee, das Parkdeck als Grünanlage und Campingplatz umzufunktionieren und von außen das Ganze etwas aufzulockern. Und hinzu kommt, dass das Gebäude von innen, wenn man erstmal drin ist oder drauf ist, eigentlich sehr schön ist und sehr schöne Ausblicke bietet. Und dieses Image vom Schmuddelviertel mit dem Betonklotz ist auch definitiv etabliert worden von der Presse im Verlauf der letzten Jahre, die das immer wieder als solches bezeichnet hat. Und so, denke ich, auch hat sich das in den Köpfen manifestiert, eigentlich unabhängig davon, mit welchem Blick man durch die Straße geht. Naja, wie behauptet wird, dass man am Abend da nicht durchgehen könne, ist ja doch etwas ungemütlich, was auch nicht der Fall ist. Also es ist ein reger Besucherstrom von Ottensen bis St. Pauli. Also dafür ist die Straße auch ganz geöffnet. Also es ist nicht so, dass man da Sorge haben muss, nun beunruhigt diese Straße zu begehen. Zum anderen denke ich, was du jetzt gerade so gesagt hast, ja, wenn jetzt die Presse sehr häufig mitteilt, das ist ein hässliches Gebäude, bis das nun auch ziemlich jeder glaubt, dann kann man da nur mal den Blick werfen auf die Hafen City oder die Perlenkette an der Elbe, ob das nun sich so sehr unterscheidet von diesem Gebäude. Also auch da könnte man vielleicht mal Parallelen ziehen. Was hat Architektur, was ist eine Geschichte von Architektur und wie ist die verwirklicht worden in dieser Stadt? Und kann man nicht einmal so ein Gebäude stehen lassen, geradezu wie ein Ready-Made, und sagen, also vielleicht die Dinge, die man bei IKEA einkaufen kann, mit bunten Bechern und Blumen und dem, die kann man im 1-Euro-Laden auch kaufen. Aber muss man ein Gebäude so verändern und verschönern? Was heißt das eigentlich, verschönern? Was scheint uns hässlich und schön? Also ich denke mal, das sind vielleicht die wichtigsten Dinge, die man den Leuten, die Sorge tragen, dass wir nicht das Richtige tun und anzubieten haben mit uns, die wir noch so unfertig, also beziehungsweise mit 150 Ateliers da drin sitzen, muss man ja nicht gleich das Gebäude schon komplett als fertiges Produkt neu anbieten als Projekt, sondern ganz langsam entstehen lassen mit dem, was schon gerade passiert. Und das aushalten ist vielleicht eine neue Form des Miteinanderdenkens und Lebens. Und das scheint mir notwendig, dass das vielleicht mal ankommt und wir nicht alle bedienen hier im besten Sinne. Im Übrigen verändert sich auch die Erscheinung eines Gebäudes durch seine Belebung. So, dass ich voraussetzen würde, dass wenn wir noch 1-2 Jahre dahin weiter werken würden, es auch definitiv eine andere Ausstrahlung und Wirkung in dem Straßenzug bekommen würde. Grundsätzlich lässt sich ja auch mal darüber diskutieren, was bedeutet es Belebung durch IKEA. Das heißt, es gibt Ladenöffnungszeiten, es strömen Unmengen von Menschen von außerhalb rein und man hat dann abends ab 20 Uhr die gleiche Situation wie in den anderen Innenstädten. Man hat genau dieselbe tote Atmosphäre, die vielleicht jetzt so mancher empfindet, wenn er durch die große Bergstraße geht. Also daran wird sich nichts ändern. Das Viertel wird gerade mit diesem IKEA-Bau abends und für ein gesellschaftliches Miteinander nicht belebt. Lebt, sondern es wird auf Geschäftszeiten reduziert und Leute, die da verkehren, kommen eben nicht aus Altona. Was ich halt auch auffällig finde, ist, dass sowohl, wenn man sich so Texte von Stadtplanern anguckt, als auch, wenn man sich die Presse anguckt, dass da immer wieder von der Verödung und von der Verslammung teilweise sogar vom Viertel die Rede ist, durch diese ganzen leerstehenden Gebäude, teilweise auch durch, wird dann so ein Szenario beschworen, dass irgendwie alle kleinen Geschäfte wegziehen und nur noch 1-Euro-Läden dahin kommen. Ist ja auch tatsächlich so, dass irgendwie viele 1-Euro-Läden oder billigere Geschäfte da sind, aber das wird so selbstverständlich als was dargestellt, dass es einfach, also es gibt einen Diskurs darum, wie eine Stadt aussehen muss und so, da wird selbstverständlich vorausgesetzt, dass eine Stadt irgendwie ein Viertel Einkaufsmöglichkeiten, schöne, teure Läden hat, wo sich irgendwie dann, also sprich, es geht halt nicht um die Leute, die im Viertel wohnen, sondern es geht halt darum, dass irgendwie, dass das Viertel attraktiv ist für Leute, die da hinziehen wollen. Interessant ist ja auch, dass wir, wenn wir in eine belebte, schöne Altstadt wollen, dann fahren wir nach Rothenburg, ob der Tauber oder dergleichen, und gucken uns da die gewachsenen Viertel an, aus dem Mittelalter, aus der Renaissance vielleicht noch, fühlen uns dort sehr wohl, sagen, ach, wie ist das hübsch. In der eigenen Stadt, speziell in einer Großstadt oder wie was Hamburg gerne sein möchte, in einer Metropole, die Chance mal wahrzunehmen, durch den Konsum nicht mehr aktuelles und abgelebtes Viertel, also der Konsum ist abgelebt, in Altona Zentrum, einfach mal dem freien Wachstum oder sagen wir vielleicht dem kontrollierten Wachstum durch eine Vielfalt freizugeben, diese Chance mal zu ergreifen, das wäre was, wo sich politischer Gestaltungswille, wie er immer so schön heißt, mal beweisen könnte. Einfach nur das ganze Viertel in einem Paket zu verkaufen an einen Großkonzern, das ist nun wirklich kein Gestaltungswille. Ja, und Vielfalt vielleicht auch nochmal im Sinne der Bevölkerungsgruppen, die in einem Viertel leben. Wir haben ja nun hier in dem Gebiet Altona, über das wir sprechen, auch eine große Vielfalt an kulturellen Mischmasch von Menschen von überall her und verschiedenen Einkommensbereichen. Ich frage mich zum Beispiel oft, wenn ich durch die Schanze gehe, warum sind hier auf einmal alle weiß? Und warum haben die Menschen, die da jetzt leben, keine Daseinsberechtigung vor Ort? Warum sollen die überhaupt an die Stadtrand verdrängt werden? Warum wird überhaupt danach gefragt, dass es attraktiv werden soll für Menschen, um dahin zu ziehen? Da wohnen doch bereits Menschen. Und das schon lange. Und das warum nicht noch viel länger? Dazu habe ich vorhin auch nochmal was gehört, dass gleich neben dem Frappantgebäude ist ja das Forumgebäude, um das es gerade auch schon ein paar Mal so am Rand ging. Und in diesem Forumgebäude, da ist ein großer Teil des Gebäudes sind Wohnungen, wurde ja vorhin auch erwähnt. Auf jeden Fall, da ist es jetzt so, die werden alle saniert und da kommen dann teure Wohnungen rein. Und zum Beispiel einer Familie wurde zum 1.7. gekündigt. Die haben gesagt, sie wollten das nicht, die wollten weiter in Altona wohnen bleiben.